Das kann durch Züchtung neuer Sorten geschehen oder durch die Rückkehr zu alten. Ein schönes Beispiel dafür sind die Alplinsen. Ihr Anbau bietet verschiedene Vorteile. Sie sind reich an Eiweiß und Mineralien. Gerade in ärmeren Regionen, wie es die Schwäbische Alb lange Zeit war, konnten sich die Menschen Fleisch kaum leisten und glichen dies durch Proteine der Linsen aus. Die Alb galt lange Zeit als wichtige Region für den Linsenanbau. Etwa um das Jahr 1960, das Wirtschaftswunder war in vollem Gange, hörte der letzte Linsenbauer der Schwäbischen Alb auf. Die alten, einheimischen Sorten gingen verloren. Niedrige Erträge und großer Arbeitsaufwand bei Ernte und Reinigung waren ausschlaggebend für das Verschwinden dieser Nahrungspflanze, die über 2 Jahrtausende auf der Alb angebaut worden war. Jahrzehnte später besann man sich dort wieder der eigenen Tradition. Doch die alten Sorten waren verschwunden. In einer St. Petersburger Genbank wurden die Alplinsen nach intensiver Suche entdeckt und nach Deutschland zurückgeholt. Etwa 100 Linsensamen in kleinen braunen Tütchen. Inzwischen bauen wieder rund 60 LandwirtInnen Linsen an, nach strengen Richtlinien der ökologischen Anbauverbände. Entsprechend vielfältig sind die Linsenäcker. Dazwischen gibt es nicht nur Getreide wie Hafer und Braugerste, sondern dort finden sich auch viele Insekten, Wildkräuter und Kleinstlebewesen. Günstig wirken sich auch strukturreiche Landschaften aus, die Hecken und Bäume und eher kleine Flächen aufweisen. Wie das gehen kann und welche Praktiken sich besonders eignen, zeigt das Franz-Projekt der Umweltstiftung Michael Otto und des Deutschen Bauernverbands, das wissenschaftlich begleitet wird. Es erprobt, welche Maßnahmen ökonomisch und gleichzeitig nachhaltig auch in der konventionellen Landwirtschaft funktionieren. Wie also wildlebende Tier- und Pflanzenarten in betriebliche Abläufe passen.